Das war Musik von Bert Breit. Und ein Hinweis noch auf unseren Wettbewerb für Kurzhörspiele Track 5, den wir auch heuer wieder mit der Schule für Dichtung ausschreiben. Wir suchen Kurzhörspiele mit selbst aufgenommenen Geräuschen, Stimmen und Musik, nicht länger als 5 Minuten. Wichtig ist allerdings, dass, egal in welchem Zusammenhang, ein Satz vorkommt, nämlich der Satz: Das ist kein Spiel. Machen Sie mit. Die Einreichfrist endet am 5. Jänner nächsten Jahres. Am 5. Februar werden die von einer Jury ausgewählten Top 10 in der Alten Schmiede in Wien vorgestellt. Die Siegerprojekte, für die es auch ein Preisgeld gibt, werden im Rahmen der Ö1 Hörspielgala am 23. Februar im ORF Radiokulturhaus präsentiert und am 3. März im Hörspielmagazin ausgestrahlt. Genauere Informationen dazu finden Sie unter oer1.orf.at/track5. Uhr. Ö1 Nachrichten.